Also Mark Pircher, Sie sind hier für Ihren ganz neuen Album Durch die Nacht nur mit dir. Das stimmt, es gibt heute drei Lieder zu hören von dieser CD und es freut mich, dass ich wieder mal in Belgien sein darf, denn die Belgier sind ein super Publikum und ich bin aus Tirol und die Belgier mögen Tirol und kennen Tirol von Vacanzi und deswegen ist es immer wieder schön und gibt immer eine gute Stimmung. Was erwarten Sie heute? Ja, also in Belgien geht es normal immer gut. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann kommt meistens ein großer Applaus und dann geben wir sofort Gas, also mitklatschen und Stimmung und einfach so, wie man das bei Musik aus Tirol gewohnt ist. Auf vielen Radiosender hier hören wir keine Schlagermusik mehr. Ist das auch so in Tirol? Das ist in Österreich auch so. Wir haben auch viele, viele Sender, die keine Schlagermusik mehr spielen. Aber ich sehe das nicht so dramatisch, denn je weniger man die Musik im Radio hört, desto mehr Leute kommen zu den Veranstaltungen, weil der Schlager und die Volksmusik und die volkstümliche Musik haben so viele Fans und das kann keiner tot machen. Kein Radio, kein Fernsehsender. Auch wenn sie es nicht spielen, indirekt ist das sogar gut, weil dann haben die Leute Lust, wieder zu den Konzerten zu kommen. Sie glauben hier ein Publikum zu finden? Ich bin jedes Jahr 10 Mal in Belgien und das schon seit 7, 8 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich spiele, ist viel, viel, viel Publikum. In Blankenberge, da bin ich jedes Jahr 2 Mal. Das sind fast 1000 Leute jedes Mal. Und es ist eine Riesenstimmung und es gibt hier viel, viel Potenzial für unsere Musik. Okay, danke sehr, Marc Pircher.